Schauspieler von Beruf, kann man so sagen? Naja, habe ich studiert. Ne? Hat er studiert und macht einen Blog über Schauspielerei. Und eine Frau aus Malaysia wohnt hier ganz im Wege. Wir sind zusammen im Kindergarten gewesen, aber ihr Papa kommt daher. Okay, also Sie sind, aber noch ein bisschen sieht sie so aus. Das Businessmodell, so wie ich es als Laie verstehe, ist es, wenn man eine Community gründen will, kann man ihre Software benutzen. Und das Ganze heißt Create Unity. Statt Create Unity, Cree und dann Aid und dann Unity. So, soweit habe ich es verstanden. Jetzt erklären Sie es uns genau. Genau, also ich werde lange nicht so gute Geschichten erzählen können wie der Vormann, aber vielleicht in die Vergangenheit. Genau, richtig. Vielleicht fange ich nochmal, bevor ich direkt auf die auf das Portal zu sprechen komme, mit der Problemstellung an. Denn es gibt ja tatsächlich ein Problem, was ich versuchen möchte zu lösen. Und das Problem ist, dass es immer häufiger vorkommen wird, dass man sich über das Internet miteinander verbinden möchte, verconnecten möchte, netzwerken möchte. Und es hat sich eine bestimmte Form von Netzwerken oder auch Netzwerkstruktur herauskristallisiert, die sehr effektiv funktioniert, wie wir anhand von einigen Communities, die erfolgreich sind, gesehen haben, wie zum Beispiel Xing, StudiVZ, um nur einige zu nennen. Und als ich mir überlegt habe, ob ich das nicht auch machen möchte, denn ich hatte tatsächlich in meinem Leben viel mit normalen, also Offline-Communities zu tun, habe mich da auch immer sehr wohl gefühlt, auch in der Verwaltung, habe ich mir überlegt, was könnte man denn mal tun, was keine Limitierung hat, also wo ich nicht sofort an eine Grenze stoße in Form der Competition, des Wettbewerbs und so weiter. Und habe mir überlegt, eigentlich könnte ich eine Anwendung schaffen, die es anderen Menschen ermöglicht, ihre eigene Community zu gründen oder auch einfach nur darzustellen. Also keine primäre Web 2.0 Gründung, die davon ausgeht, dass sie in einer unglaublichen Größe ganz schnell wachsen muss, um ans Ziel zu kommen und ansonsten kaputt zu gehen, sondern eher mit dem Hintergedanken, dass man sagt, es gibt wahnsinnig viele Offline-Communities, also wir sitzen hier im Prinzip gerade in einer Community, die sich einmal die Woche am Donnerstag hier trifft und zusammenkommt zu einem bestimmten Thema. Und da gibt es noch ganz viele andere, also Events, Verbände, Familien. Und ich habe gesagt, eigentlich ist es ja so, oder Seth Godin sagt es auch, das hat mich auch zum Denken gebracht, small is the new big, bedeutet die Vernetzung über das Internet, bedeutet auch, dass immer weniger ich tangiert werden möchte mit Werbung, mit vor allen Dingen mit Dingen, die mich nicht betreffen. Und ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt den Wettbewerb aus den Netzwerken rausnehmen, dann ja primär dadurch, dass wir nicht sagen, wir müssen in einem Jahr 1 Million Leute erreichen, ansonsten sind wir das 340. Familiennetzwerk, was es nicht geschafft hat, fahren gegen die Wand und alles war umsonst, weil wir hatten noch nicht mal einen Wert dahinter kreiert, der wirklich nachhaltig war. Und sogar die Leute, die an uns geglaubt haben, sind enttäuscht und müssen woanders hingehen. Ich wollte, da bin ich letztendlich so weit gegangen, dass ich gesagt habe, ich kreiere eine Komponente, eine reine Anwendung. Und das ist Create Unity, die es quasi jedem erlaubt, sein eigenes Netzwerk zu gründen, in einer ähnlichen Funktionalität wie Xing oder StudiVZ. Davon ausgehend, dass Small Networks High Value kreieren, also kleine Netzwerke einen hohen Wert. Das sehe ich jeden Morgen, wenn ich gegenüber Ludwig den Weinverkäufer sehe. Der hat auch keine 1 Million Kunden. Der hat halt vielleicht 300 Kunden. Und die aber reichen ihm völlig. Und letztendlich, wenn man das jetzt mal, diese Situation von Ludwig mal ins Internet überträgt und sagt, was hält denn die Leute davon ab, dass sie zu Ludwig kommen? dann ist es ja nicht nur Ludwig, sondern eine ganze Menge andere Dinge noch drumherum. Die Atmosphäre, die anderen Leute, die da kaufen, dass man die wieder treffen kann. Und ich denke, dass so eine Möglichkeit, ein eigenes Netzwerk zu kreieren, eine große Chance für Menschen darstellt, die auch geschäftlich tätig sein wollen. Und dass man das Rad nicht ständig neu erfinden sollte und auch nicht muss, also sprich diese Programmieranwendungen selber machen muss. Man ist vielleicht kein Experte in Sachen Programmierung, aber vielleicht ein guter Netzwerker, der kann eine solche Anwendung benutzen. Also für die Laien unter uns, die nicht so IT-Freak sind, ich kriege die Software für eine Community, die ich selber mir ausdenken kann, wo ich Leute auf diese Plattform attrahiere. Und wie verdiene ich Geld damit? Wir stellen Software auf einem Portal zur Verfügung. Ja. Dort kann man auf dem Portal eine Community kreieren. Ja, so dann ist das seine Community, ja. Das ist also auch vom Ownership her die Community. Das ist ihr Portal, aber seine Community. Man kann die, also diese Software kriegt man nicht mit, man kann sie sich nicht nehmen, sondern sie bleibt dort. Ja. Es ist der, vielleicht auch da kurz nochmal, der zentrale Gedanke an Create Unity ist auch der, dass ich mich gefragt habe, was wird passieren, wenn jetzt mein Fußballclub, meine Kirchengemeinde, Ludwig, meine Familie und noch 10 andere Netzwerke, die mir gerade nicht einfallen, sagen, hey, wisst ihr was, wir haben eine Community aufgemacht. Du musst dich da nur registrieren, drei Seiten ausfüllen und schwupps, schon haben wir wieder was zusammen, was wir machen können. Und dass ich dann denke, oh Gott, da muss ich ja wahrscheinlich irgendwie einmal die Woche auf 10 Seiten gehen und gucken, was ist da los. Und das war sozusagen das nächste Ding, dass ich gesagt habe, Im normalen Leben kommt es ja eigentlich nicht vor, dass ich mit demselben T-Shirt nach dem Training wieder ins Büro gehe, sondern ich ziehe mich um und dusche mich und habe was anderes an. Und das passiert im Prinzip bei Create Unity auch. Das heißt, ich habe unterschiedlich oder ich kann als User in vielen Communities sein und kann dort unterschiedliche Profile anzeigen. Das bedeutet, dass ich halt in meiner Kirchen-Community vielleicht ein Profil habe, wo ich halt ein bisschen, also wo ich halt nicht so der harte Typ bin, sondern halt ein nettes Bild von mir, auch andere Informationen habe. Und ich als jemand in der Rock am Ring-Community halt das Bild nehme, wo ich halt gerade so richtig abrocke. Und dass diese Communities eigentlich erst dann miteinander zu tun bekommen, von den Profilen her, wenn jemand, der in beiden Community mit mir zusammen ist, da auch drin ist. Dadurch kennt er das auch offline in dieser Situation. Wie kann man jetzt damit Geld verdienen, war die Frage. Ich habe jetzt diesen Bogen gemacht, weil ich damit nochmal sagen wollte, besteht also für denjenigen, der ein Netzwerk gründen will und das auch öffentlich macht, nicht nur die Chance, sein offline und bestehendes Netzwerk darzustellen, sondern über dieses Portal und auch darüber, dass die Leute ja bereits registriert sind und eigentlich mit einem Klick in meine Community kommen könnten und auch eine leichte Verwaltung behalten, weil sie alles auf einer Seite sehen können, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit. Also wenn ich hier an der Albuinstraße beim Bauhaus bin, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei IKEA einkaufe, weil die Nachbarn sind. So, ne, das ist der Gedanke. Wie kann man damit Geld verdienen? Man kann auf mehrere Arten Geld verdienen, nämlich zum einen, indem man einen Premium-Bereich definiert und sagt, ich nehme für die Mitgliedschaft in meiner Community 5 € im Monat. Das ist jetzt im Moment, wo das ganze Internet kostenlos ist, hört sich das noch so ein bisschen irrelevant an. Ich denke, es kann eine charmante Lösung sein für Verbände und Vereine, die sonst jemand ehrenamtlich haben, der die Buchhaltung macht, dass die sagen, wir stellen uns sozusagen dort dar, nehmen diese Community als reine Verwaltung von uns, auch für Fotoalben und solche Geschichten. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, man kann eine Community anlegen mit einem Premium-Content, den man auch wieder über diese Premium-Mitgliedschaften vertreibt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass irgendwann demnächst diese alles ist kostenlos an Content Blase so ein bisschen platzen wird, die Reichweiten erfüllt sind und sich jetzt Nischeninteressensgruppen bilden. Und es halt einfach für 300 Leute sehr interessant ist, mein Video zu sehen über High-End Fashion zum Beispiel, und ich das sehr teuer denen anbieten kann, nämlich einfach durch eine Mitgliedschaft. Und außerdem, wenn ich Traffic auf der Seite habe, kann ich natürlich immer ein bisschen konventionell Werbung machen. Man kann Werbung machen und es ist eine, wenn man eine öffentliche Community wählt, besteht die Möglichkeit, eine Shop-Software zu integrieren. Und einen Shop anzubieten. Zum Beispiel, also ich, ein Beispiel ist die Koi-Fischzüchter, die halt bestimmtes Equipment immer brauchen und die das auf der Hauptseite dieser einzelnen Community halt auch zur Verfügung stellen, anbieten, entweder direkt oder durch ein Affiliate-System. Die Leute, die das StudiVZ gekauft haben, was ja ungefähr 100 Millionen Euro alles zusammen bewertet ist, und die verdienen ja überhaupt kein Geld erstmal, die haben das ja angeblich gekauft, weil sie sagen, da habe ich Mitglieder in dieser Community, die ich gezielt ansprechen kann und die eigentlich schon abgeteilte Zielgruppen sind. Also in Ihrem Beispiel, die Community mit 300 Leuten, die vielleicht diese japanischen Fische züchtet, da habe ich ja sehr gezielt Möglichkeiten, etwas zu verkaufen, zu bewerben oder auch zu verkaufen. Ist das, das scheint ja zumindest da bei StudiVZ eine hohe Bewertung hervorgerufen zu haben. Es könnte ja sein, dass selbst so kleine Gruppen, also ein Verein mit 300 Leuten ökonomisch gesprochen, da ist ja was wert. Vor allem, wenn man ihn fast kostenlos betreiben kann. Small Networks, High Value. Vielleicht sind wir im Moment in den Bewertungen einfach noch nicht richtig im Kopf, dass wir nicht sehen, da entstehen eigentlich hohe Werte. Und manchmal erscheinen sie ja dann bei Skype oder StudiVZ oder solchen Sachen, so wie ein Irrlicht, wie eine Sternschnuppe und die anderen machen das auch und es passiert nichts, aber irgendwo hat sie immer so Volltreffer. Aber eigentlich sind das natürlich Werte. Also ich würde sagen, das beste Beispiel eines rasanten Wertverlustes, was wir, also wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht besonders viele hier erleben, aber was meine kleine Schwester erlebt, ist der Werteverlust der Kirche. Die ist Pastorin geworden, ihre erste Amtshandlung war, eine Kirche zu schließen. Das war ihre allererste Amtshandlung, nachdem von 21 Menschen, die 8 Jahre Theologie studiert hatten, nur 7 genommen wurden und sie nur eine halbe Stelle bekam. Und die hatten ja eigentlich ein ganz gutes Business Model, denn die haben sich einfach an den Staat drangehängt und gesagt, wir nehmen auch so eine kleine prozentuale Beteiligung von dem, was ihr einnehmt und dafür stellen wir euch sozusagen den Frieden ein bisschen im Land her. Und die Kirche als Businessmodell formuliert. Was ja letztendlich, eine Kirche war ja letztendlich vor 50 oder 100 oder 150 Jahren in unseren Bereichen eigentlich auch ein ultra wichtiges Netzwerk, denn es war sozusagen der einzig zentrale Ort, an dem sich alle blicken lassen mussten. Und egal welche gesellschaftliche Höhe, sein Rang. Und man musste dem Pastoren immer die Hand schütteln, das mussten auch alle. Das heißt, man wurde so ein bisschen gleichgestellt. Man hatte mit Leuten zu tun, mit denen man sich sonst nicht mehr ausgetauscht hat. Und dieser Wert wird der Kirche zum Beispiel jetzt gerade genommen durch Communities, weil die Kids sagen, hey, hör mal, Daddy, geh mal allein zur Kirche. Ich will bei YouTube. Und wenn du willst, gucke ich mir auch noch eine Viertelstunde GodTube an. Dann habe ich auch Kirche gehabt. Das gibt es nämlich auch. Aber ich möchte halt einfach nicht da in die Kirche. ChurchTube, ja. Ja, GodTube, genau. Und ich denke, was ich sozusagen auch erreichen möchte, ist, dass diese bereits bestehenden, eigentlich auch gesunden Netzwerke sich ein Stück weit Macht zurückholen können von diesen Communities, dass die Kirchengemeinde sagen kann, hey, ich gründe jetzt ein Kirchennetzwerk, weil das eigentliche Value eines Netzwerkes ist ja zu sehen, wie bin ich eigentlich mit jemand anders verbunden, in welcher Beziehung stehe ich eigentlich zu dem. Und wenn ich das durch ein Profil in meiner Kirchencommunity gezeigt bekomme und dann auf der Suche nach einem Drucker bin und dann sage, hey, ich kann ja mal kurz in meiner Kirchencommunity suchen, ob jemand da eine Druckerei hat und dann finde ich den und kann mich erstmal über den informieren, dann ist der mir vielleicht direkt wieder näher als irgendeine andere Druckerei. Also eine Community mit 300 ist ja auch viel. Der Jesus hatte 11 und die war noch nicht mal sehr gut. Genau. Und in der Zeit ist es dann gewachsen, die Community. Das stimmt, ja. Ja, die hatten eine zweite Community dann, die sie dazu. Das war eine geschlossene Community und dann haben sie da eine offene zubekommen, ja. Mhm. Was können wir praktisch damit anfangen? Was heißt das für uns? Was könnten wir, was wäre so ein Modell? wir sagen, ich habe da so ein Thema, vielleicht kann ich da eine Community etablieren. Ich habe, wenn ich mal mit meinen laienhaften Worten ausdrücke, so verstanden, wenn ich mir was ausdenke, zum Beispiel meine Reiseberichte, dann stelle ich die da ins Netz, eine Community, lade andere ein, denke mir ein paar spannende Reiseberichte aus, von dem Sven Hedin oder noch dem anderen da, 1200, der da als erster nach Asien, gibt es alles schon aufgeschrieben, kann man sich runterladen. Oder der John C. Lilly, der sich in den Wassertank gesetzt hat und mit Drogen und dann an seine Seele beobachtet hat, wie so das Reisen anfing, solche Sachen so ein bisschen als Input, damit das so ein bisschen Grundstock da ist. Und dann hoffe ich eigentlich, dass die anderen auch was machen, sodass ich plötzlich eine blühende Reiseberichtsseite habe. Kann man sich das so vorstellen? Durchaus. Also ich denke, der wichtigste Input einer Community ist auf jeden Fall... Dass einer sagt, das ist jetzt mein Ding und da mache ich jetzt was draus. Ist ein spezielles Thema und jemand, der sich damit wirklich auskennt. Also was Herr Bander auch gesagt hat. Ne? Also man muss da mit Passion hinterstehen. Und ich denke, dass das Zweite ist halt, dass man durchaus Interesse daran hat, ein Netzwerk zu erstellen. Und ich würde jetzt bei meinem Business Model so weit gehen zu sagen, dass es auch eigentlich quasi nur strukturelle Communities geben kann. Also wenn ich mir überlege, wen ich alles bei der Degut hätte kennenlernen können, wenn ich da 3 Tage war und einfach über so ein Profil mir jetzt nochmal schnell finden könnte, dann würde ich höchstwahrscheinlich auf diese Community nur einmal im Jahr gehen oder überhaupt nur einmal. Das ist ein schöner Gedanke. Ich würde sofort jemanden wieder Community, sozusagen die Degut Alumni oder sowas. Also sozusagen, das ist auch so ein bisschen wie so ein Frame, oder also dass man sagt, es gibt halt Events, die sehr intensiv sind und wo man sich eigentlich sehr vertraut. Und das geht in der normalen Welt auseinander und man braucht wieder einen ganz anderen neuen Ansatz, um wieder zusammenzukommen. Würde man das einmal in einer geschlossenen Community darstellen, also etwas, was niemand sonst sozusagen, wo sich niemand sonst jemand integrieren kann, dann hätte ich die für immer und könnte halt immer mal wieder zurückgucken und sagen, der Professor Falcin hat mir, das war interessant, da gucke ich jetzt mal, ob sein Profil da drin ist und schau mal, wie ich mit dem Kontakt aufnehmen kann oder was der sonst noch macht. Also das fand ich jetzt einen interessanten Gedanken zu sagen, ich bin in irgendeinem Event, ich war bei einer Tagung oder bei einem Sportereignis, war toll, für einen Moment lang fanden die Leute es tolles Erlebnis und dann laufen die auseinander, es passiert nichts mehr, zu sagen, das halten wir als Gruppe fest, die Visitenkarten hat man eh und sagt, wir sind die Degut 2007 Leute und dann gucke ich mal, was damit passiert. Ich verfolge die Themen weiter, die da waren, stell was rein und habt da eigentlich eine Community zur Verfügung von ein paar hundert Leuten, oft ja hochkarätig. Genau, und man kann es andersrum sehen. Ich habe bei der ersten Präsentation, die ich ja auf der Degut gemacht habe, mir überlegt, was könnte denn die Degut nicht auch eine Community gebrauchen und habe diese Funktionalität auf die Degut angewendet und gedacht, das ist eigentlich wirklich perfekt, denn man hat in ungefähr einer Stunde die Möglichkeit, die Struktur, die Events, die verschiedenen Gruppen, die Presseabteilung etc., den Marktplatz und so weiter zu definieren und dann einfach eigentlich die Leute bitten, diese ganze Verwaltung selbst zu übernehmen. Das heißt, also gegebenenfalls würde da sogar Manpower überflüssig werden, weil sich das halt einfach dadurch perfekt verwaltet und sogar man sagen könnte, bestimmte Sachen, Informationen bekommt man erst über den Bezahlmechanismus, der einmalig ist, 15 €, in 2007 und damit ist automatisch das Ticket bezahlt. Oder jemand, der bereits als Unternehmer in der Community ist, sagt bei allen, die eingeladen werden, hey, wenn du in meine Gruppe gehst, nämlich den Stand für tolle Software, dann bezahle ich dir die 5 € von den 15, dann hast du einen Rabatt. Also man kann diese Offline also Strukturen, vor allen Dingen bei Events, bei Veranstaltungen, bei Reisen, aber eben halt auch von Familien oder von Verbänden, Vereinen sehr gut mit sowas darstellen. Also ganz, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen unsexy, aber eben halt sehr funktional. Wenn man in den Ferien Leute kennenlernt, dass man das ohne Verwaltungsaufwand und eigentlich auch ohne Kosten, die würden im Zweifel Sie tragen als Plattformbetreiber. Das ist was. Und das kann man dann ziemlich lange machen und am Ende kommt dann so ein Grabstein nach dem anderen und wenn der letzte Grabstein heißt, es ist Community geschlossen, umziehen in Second Life. So habe ich noch nicht gedacht, genau. Genau, Second Cemetery, genau. Second Death. Ich denke, das ist vor allen Dingen ein interessantes Abbild vom normalen Leben mit dem Potenzial, das normale Leben zu erhöhen. Also ich habe halt einfach wirklich dann ein Tool, um mit Leuten weiterhin zu tun zu haben, mit denen ich will, und auch weiterhin einfach mich abzugrenzen von denen, mit denen ich es nicht will. Ja, also es ist ein sehr einfaches Mittel, so Kontakt aufrechtzuerhalten, wo man eigentlich fast nichts tun muss. Genau. Und vielleicht übernehmen Sie anders. Es gibt übrigens eine historische Geschichte ohne Internet. Da hat irgendeine Frauenklasse, Mädchenklasse, die hat ein Klassenbuch, und irgendjemand hat die Idee, das Klassenbuch mitzunehmen und weiterzuschreiben. Auch nach der Schule. Und dann gab es ein paar Jahre Pause, und irgendjemand hat es dann eine andere Klassenkameradin gegeben. Und dann hat jeder so ein bisschen mitgeschrieben oder auch mal so Einträge gemacht, wenn die sich mal wieder getroffen haben. Und dann ist das so über die Jahre gegangen. Das ist heute ein äußerst wertvolles Dokument, wie so diese Frauen den Krieg und ihre Geschichten mit den Männern und so. Da ist etwas so aufgeschrieben, dass es so in dem Sinne gar nicht gab, aber immerhin musste immer jemand das Klassenbuch und eintragen. Da wäre es ja einfacher, da ist das Klassenbuch im Internet, genau. Braucht keine Verwaltung, muss nicht beschrieben werden und so. Und alle können jederzeit eintragen, müssen nicht warten, bis das Klassenbuch vorliegt. Also eine schöne Sache. Und ich denke, dass, also vor allen Dingen in meinem Umfeld habe ich sehr viele Urheber, wenn ich es mal so verallgemeinern soll, also Menschen, die denken und daraus etwas produzieren. Und der momentane Wert von Urheberschaft wird durch die bestehenden Netzwerke, Communities, Social Networks quasi abgegriffen, und es wird gesagt, hey, du kriegst das bei mir alles kostenlos, du kannst hier alles reinstellen, was du willst. Und dann gehen die woanders hin und sagen, pass mal auf, wir haben hier 50.000 Videos und das ist alles unseres, und jetzt guck mal, was wir damit alles machen können. Und das ist sozusagen auch so ein bisschen, das heißt, also Create Unity verfolgt so ein bisschen die Vision zu sagen, wir versuchen mal eine Lösung zu finden mit Menschen, die mehr als nur ihren Hund auf dem Skateboard filmen wollen und das halt einfach anderen Menschen zeigen und begeistert sind, wenn sich das 1.000 Leute angeguckt haben. Wir versuchen eine Lösung zu kreieren, die darum geht, dass die Kombination aus Netzwerk, egal wie groß, sei es 2 Leute oder sei es 200.000 Leute, und Inhalt einen bestimmten Wert definieren kann, den es selber definiert. Das, also mehr ist es nicht und weniger auch nicht. Das war ein schönes Schlusswort. Wer von Ihnen eine Community eröffnen will, wendet sich jetzt an ihn, trägt sich am besten ein. Das nächste Mal machen wir das vielleicht gleich so, dass wir den Laptop da haben. Und sehr wer gerne. Lust hat, eröffnet auf Ihrer Software eine Community. Läuft genau. Die Software schon? Wir sind in Vorbereitung, dass sie läuft. Also noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Das nächste Mal, wenn sie läuft, machen wir das auch mal an den Programm. Okay. Jeder, der eine Community öffnen will, kann es bei Ihnen live tun. Genau. Christian Fenner, bedanke mich. Vielen Dank. Und wenn noch irgendwelche Nachfragen sind, an ihn so im Informieren. Danke.